Verwünscht. Manches von dem, was ich einst im Garten auf meiner Kinderschaukel mir sehnlich für mein späteres Leben gewünscht habe, hat sich auf sonderliche Art erfüllt. Ich wollte in die Ferne, die unsichtbar lag hinter dem Waldrand jenseits meines Horizonts, und an mehreren Orten zugleich sein können. Wollte ein Leben mit Literatur und Kunst und ein Haus in einem großen Park. Und da bin ich mit all dem und wohne sogar in einem Park regional. Das Haus ist deutlich zu groß geraten. Es ist schön, macht aber viel Arbeit, ebenso wie die Kunst, von der Karl Valentin 1882 bis 1948 gesprochen hat. Mein Aufräumen geht manchmal auch in so etwas wie Kunst über. Art brut, in Collagen, Assemblagen, Fotos. Kunst ist Gunst und Dunst. Lebenslanges Hadern mit dem falschen Gesicht. Mit False Faces, Masken, tanzten die Irokesen den Winter zu Schanden. Bei Loriot gibt es eine Szene in Das Filmmonster 1977, in der die Interviewerin ihrem fürchterlich aussehenden Gast, einem Horrorfilmdarsteller, ein Kompliment für seine tolle Maske macht und der erstaunt zurückfragt: Wieso Maske? Ich lese Byron 1788 bis 1824, die Umgestaltung eines Missgestalteten, ein Drama. Der Plot ist blöd. Es werden dem Helden von einer Mephisto-Gestalt alle möglichen Schönheiten angeboten. Aber die Klage über das eigene Aussehen und die Erfahrung, von allen, auch der eigenen Mutter, abgelehnt zu werden, ist es wert. Ich kenne das. Es ging nicht nur um das Geschlecht. Eine hübsche Tochter wäre annehmbarer gewesen. Wenigstens intelligent, was immer darunter verstanden wurde. Man hat mich bereitwillig in den Büchern verschwinden lassen. Andererseits habe ich Zuwendung von den allerbesten Menschen bekommen, die sich um Aussehen nicht scherten, die ich durch Reden, manchmal Schreiben, gewinnen konnte. Ich habe immer gegen befürchtete Abneigung angeredet, die Einsamkeit geliebt. Kein Wunder. Nachts um 2 Uhr weckt mich ein Piepen. K. schickt ein absolut furchtbares Foto von mir und G. im Wintergarten. Zum Glück habe ich das erst heute Morgen geöffnet. Es besteht kein Zweifel, dass ich so aussehe. Aber es ist ein eher gleichgültiger, kein liebevoller Blick. Der fällt nur auf ihren wunderschönen G. Ich sehe daneben wie eine Kröte aus. Mit schwarzer Decke und schwarzem Shirt entsteht ein voluminöser Umfang. Die Augen sind klein, am schlimmsten der offene Mund, in dem man keine Zähne sehen kann. Die Konfrontation mit meinem Aussehen, wie es meinem Gegenüber erscheint, ist sehr hart. Trotz vieler Spiegel hier sehe ich das nicht so. Aber so sieht es aus. Das Leben als Troll, als alter Troll.